Einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Tonglys zufolge ist in Südkorea die Aktivität zur Errichtung der Zwangsarbeiterstatue in vollem Gange. Der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften und der Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas gründeten am 14. Februar im Parlament das Komitee für die Errichtung der Zwangsarbeiterstatue. Dabei behaupteten die Organisationen, während die Friedensmädchenstatue die Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus versinnbildliche, symbolisiere die Zwangsarbeiterstatue den Traum von der Befreiung von der Tyrannei und dem sklavischen Leben sowie den Willen der Arbeiter dazu, in der historischen Bewegung für den Aufbau einer neuen Gesellschaft an der Spitze zu stehen. Auf der Gründungsfeier gab es Reden und wurde dann eine Erklärung veröffentlicht.